Stein im Osten, vor Jahrhunderten aufgestellt, und war ein Ende, ein Anfang und ein Gesetz in der Welt, und ein Gesetz in der Welt. Riss aus meinem Grunde eines Panzers lärmendes Band, verblutend aus dieser Wunde stirbt langsam ein großes Land, stirbt langsam ein großes Land. Rechter Richter wird kommen, der mich senkrecht stellt in das Feld. Dann bin ich ein Ende, ein Anfang und ein Gesetz in der Welt, und ein Gesetz in der Welt.